herzlich willkommen zum Uncast Episode 283. Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Tja, das Thema heute Google Fotos wird interessant. Und auch der Chromecast Audio ist heute ein Thema. Der hat nämlich Multiroom-Funktionalität bekommen. Und die News, die haben sich ja heute die in der Woche richtig überschlagen. Ja, ein riesen Wulst an News. Deswegen hoffe ich kann das ein bisschen komprimieren heute. In der Community ging es um die Emojis. Ja, und die App der Woche habe ich natürlich auch wieder für euch. So, was gibt's denn mit Google Fotos, was so interessant ist? Ja, so ein paar kleine Änderungen gab's ja schon. Ihr wisst ja, ich stehe Google Fotos ein bisschen skeptisch gegenüber, weil es eben viele Funktionen vermisst, die es vorher in Google Plus gab. Ja, gegen eine neue App oder eine Auslagerung aus Google Plus heraus habe ich generell eigentlich nicht viel, nur da möchte ich aber die gleichen Funktionen bzw. mehr Funktionen haben. Ja. Ein paar kleine Goodies sind jetzt wieder hinzugefügt worden, beziehungsweise neu hinzugekommen. Das gab es nämlich vorher nicht, jedenfalls nicht in der Form. Und zwar, ab sofort gibt es die Möglichkeit, sowohl im Web als auch im mit der Android-App sogenannte Shared-Alben, ja, also geteilte Alben, zu benutzen. Das bedeutet nicht nur, wie der Name das vielleicht vermuten lässt, das, was man die ganze Zeit ja machen konnte. Man konnte ein Album erstellen, konnte das dann mit jemandem teilen, der konnte die Bilder dann angucken. Nein, sondern derjenige kann jetzt tatsächlich auch Bilder da hochladen. Funktion wurde schon angekündigt. Also hochladen und dort auch verändern. Vorsicht, auch löschen Bilder. Ja, das geht. Und somit können also mehrere Personen ein und dasselbe Album verwalten, was natürlich besonders schön ist, wenn man zusammen irgendwo hingeht, dann hat man ein paar Fotos gemacht, dann lädt man die hoch, der andere hat aber auch ein paar Fotos gemacht, so, dann macht er normalerweise jetzt ein eigenes Album, geht man in dem sein Album rein und man will natürlich die Fotos auch haben, also lädt man die Fotos runter und macht's in sein Album rein und das ist eine riesen Arbeit, Download, Upload, und so weiter und so weiter. Und das kann man jetzt einfach vereinfachen, indem man einfach so ein Shared Album jetzt macht und da können dann die Personen, die man dazu einlädt, auch selbst die Bilder hochladen in dieses Album. Und man hat, also er hat quasi dann die Bilder in seiner Fotobibliothek, man selbst hat die Fotos in seiner Bibliothek, aber dieses Album, da werden eben die Fotos zusammen angezeigt, so dass man eben hier einen Platz hat, wo eben zusammen Bilder geteilt werden kann und hochgeladen werden kann. Das ist super schön, das ist ganz, ganz toll, das vermisse ich ja sehr, sehr oft, weil genau so ist es nämlich, als wenn man dann mit Leuten weggeht und jeder macht da seine Bildchen, die dann zusammenzukriegen, alle, ist es einfach eine Katastrophe, ja. Und das, obwohl die Leute diese Fotos auch automatisch auf Google Plus hochladen lassen, über diese Backup-Funktion. Trotzdem hat man nichts davon, weil die Leute einfach zu faul sind, das zu teilen, zu sharen einfach. Und das ist ja auch nervig, ja, wenn man das dann so eben macht. Aber da geht's ganz einfach. Ja, wenn man dann also eingeladen ist, dann kann man seine Bilder einfach nur markieren und da werden die dann im Album hinzugefügt und ruckzuck. Das ist gar nicht schlecht. Ja, also das ist ein, da ist wieder Google Fotos auf dem richtigen Weg, meiner Meinung nach. Es sind noch ein paar Kleinigkeiten geändert worden, aber ehrlich gesagt, das ist so wie das letzte Mal mit dieser Freigabe von dem Speicher, den man verbraucht hat, die ist übrigens auch sehr gut funktioniert hat. Ist das natürlich wieder eine Funktion, die ist besonders schön, besonders im Vordergrund. Hat aber auch eine Zeit lang gedauert. Das war schon bei der Google I.O. ist das schon gesagt worden, dass das eingeführt wird. Das hat ziemlich lange gedauert. Ähnlich auch wie mit dem Google Maps und Offline-Modus. Ich glaube, da ist auch noch nicht alles, was geplant wurde, umgesetzt. Ja, denn bei der Google I.O. hat es geheißen, man kann da mehrere Gigabyte Kartenmaterial herunterladen und dann einfach hier dieses Offline überall benutzen. Es geht jetzt momentan so, dass man Ausschnitte herunterladen kann und kann das benutzen. Das ging ja in dieser Form sogar schon sehr viel länger. Das Einzige, was eigentlich neu daran ist, dass man jetzt auch mit diesem Kartenmaterial oder mit diesem kleinen Ausschnitt, den man da hat, auch navigieren kann. Das ging vorher nämlich nicht. Ich denke, auch hier bei den Chat Alben ist das so eine Sache, ja. Warum das so lange gedauert hat, ich weiß nicht, vielleicht hat Google einfach zu viel zu tun. Denn diese ganze Umstrukturierung bei Google Plus, ich glaube schon, dass das ziemlich viel Aufwand jetzt mit sich bringt. Aber ich hoffe, dass das in Zukunft sich etwas bessert, weil momentan wird Google langsam aber sicher zu einer, zu einem Koloss, der ebenfalls auch immer langsamer wird. Und das wäre ja, das wäre äußerst negativ für Google, denn davon lebt Google, dass sie nämlich ruckzuck und schnell sind. Mal gucken. Ich hoffe, dass sich das bessert. Also bei den bei Google Fotos ist sicherlich noch ein bisschen was zu machen. Ich will wieder Effekte einfügen, mehr Effekte einfügen. Ich will wieder automatische Bildverbesserung haben. Ja, automatisch, und das bedeutet nicht, dass ich auf einen Knopf drücke, wo Auto draufsteht, ja, sondern das bedeutet, dass ich nichts machen muss. Die Dinger werden hochgeladen, verbessert, fertig. Zack. So will ich das haben, ja. 99% der Fotos, die ich hochlade, muss ich dann nachträglich per Hand eben verbessern. Ich glaube, ich weiß auch, woran das liegt. Die Rechenkapazität von Google Fotos soll eben heruntergeschraubt werden. Ein anderer Grund kann ich mir nicht vorstellen, ja, dass man so eine Spitzenfunktion einfach wegradiert, ja, und dann diese Funktion im Prinzip den Leuten die Möglichkeit gibt, es manuell zu machen und dann noch die Frechheit zu haben, das Auto zu nennen. Also, das ist schon wirklich der Hammer. Ja. Aber wie gesagt, wenn da Millionen Bilder pro Tag hochgeladen werden, das sind vielleicht, ich weiß nicht, wie viel, also Millionen bestimmt, ja. Und dann werden die automatisch verbessert. Das verbraucht schon eine Menge Rechenzeit. So ist es so, da wird drauf spekuliert, dass eben die Leute, weil es ein Riesenaufwand ist, ja, dass die Leute eben nur nur ganz bestimmte Fotos eben verbessern lassen und somit ist die Rechenkapazität natürlich unglaublich viel geringer, was da gebraucht wird, als eben, wenn das alles automatisch gemacht wird. Nur, Entschuldigung, also Google ist eigentlich groß genug, das sollten die eigentlich auf die Reihe kriegen. Ja. Aber naja, gut, kann man ja nichts machen. Vielleicht kommt sowas nochmal mit Google Fotos irgendwann. Angekündigt ist das allerdings nicht. Ja, Chromecast Audio, der hat jetzt per Update, das ist die Firmware-Version 1.17 irgendwas, jetzt Multi-Room-Unterstützung bekommen. Und das heißt einfach, man kann in mehreren Räumen gleichzeitig, ja, hier die Musik spielen lassen, ja, also wenn man zum Beispiel einen Track jetzt startet und man hat von mir aus im Wohnzimmer ein Chromecast Audio und im Schlafzimmer von mir aus ein Chromecast Audio oder sagen wir mal im Bad, das ist vielleicht interessant, im Bad ein Chromecast Audio, ja, dann kann man die Musik eben anschalten und die wird in beiden Zimmern eben gleichzeitig gespielt. Man kann sogar so den Sound versetzen lassen, ja, also millisekundenweise. Das bedeutet zum Beispiel, wenn man jetzt ja, besonders große Entfernungen hat zu den Lautsprechern, ja, aber die man noch hören kann, so, also so leicht hören kann aus dem anderen Zimmer. Dann gibt es so eine Art Echo-Effekt, ja, nicht wirklich ein Echo, aber das ist halt so ein Reverb-Effekt, ja, und das ist unter Umständen ziemlich schlecht und nervt total. Und das kann man einstellen, dass es da eine Verzögerung geben soll, ja, zwischen den einzelnen Soundquellen, und dann kann man das zumindest in eine Richtung dann eben deutlich verbessern. Ja, war super gut. mein Plan war ja genau das. Ich habe einen Chromecast Audio gekauft und ja, da habe ich auf die Multiroom-Funktion natürlich schon spekuliert. Aber Pustekuchen, natürlich ist das wieder mal eine Funktion, die gibt es nur für einen bestimmten Chromecast, nämlich für einen Chromecast Audio. Die gibt's gar nicht für den normalen Chromecast, also nichts von wegen zur Musik hören. Und ehrlich gesagt, auch wenn ich jetzt die 39 € nicht besonders viel finde, aber da habe ich so eine Hemmschwelle. Ich habe jetzt einen Chromecast, mit dem kann ich auch Musik hören. Mein Lautsprecher ist das TV-Gerät. Und da habe ich eine spezielle Funktion auch drin, dass der Bildschirm ausgeschaltet wird. Ich glaube, ich habe es schon mal erwähnt. Ja? Und der Stromverbrauch ist dann ebenso gering wie bei einem ganz kleinen Verstärker. Also absolut akzeptabel für nebenbei laufen zu lassen, Musik zu hören. Ja. Und jetzt sehe ich überhaupt nicht ein, dass ich eine separate Box dorthin stelle, ein separater Verstärker anschließe und daran dann nochmal extra ein Chromecast Audio kaufe und den anschließe, wenn ich bereits einen Chromecast in dem Zimmer habe, der eigentlich auch Musik spielen kann. So finde ich, ist das wirklich absolut eine Frechheit. Ja, ich habe schon das zweite Mal gesagt, ne? Nee, aber ich finde es wirklich nicht schön. Und das bringt natürlich die Pläne, die ich hatte, komplett durcheinander. Ja, Multiroom-Unterstützung wird es bei mir eben so nicht geben. Deswegen wird auch mein Audioprojekt da jetzt definitiv nicht mehr weiter verfolgt werden, das ich vorhatte. Das hat nämlich damit zu tun. Aber hier geht es natürlich so nicht. Das ist dann sinnlos. Ja, was soll ich sagen, ne? Multiroom-Unterstützung war eine super gute Funktion, ist eine super gute Funktion, dass der normale Chromecast, wohlgemerkt natürlich der neue normale Chromecast, also fürs TV, da ausgeblendet wird, finde ich absolut nicht gut. Und wie ich schon am Anfang gelesen habe, splittet sich das Chromecast-Universum jetzt weitestgehend auf. Das finde ich äußerst schade. Chromecast kann man nicht mehr als einen Begriff sehen jetzt. Denn es gibt da massive Unterschiede. Beispiel ist auch, dass Spotify über Chromecast TV ganz normal zu benutzen ist, in der Nicht-Premium-Version, ganz normal. Ja. Und für das Chromecast Audio zu nutzen, muss man einen Premium-Vertrag haben mit Spotify. Auch da ist es nicht plausibel, hier das Wort Chromecast. Ne? Und dann haben wir ja auch noch den alten Chromecast, der auch einige Sachen nicht kann, was der neue Chromecast kann. Ja, es wird langsam interessant. Also man könnte fast sagen, das ist die Fragmentierung im Chromecast-Bereich. Hier. Ist so schön, mal wieder so schöne Worte zu benutzen, die so Reizworte. Aber also das ist vollkommen unnötig und die Funktion für den normalen Chromecast, das ist absolut unerklärlich, warum diese Funktion nicht eingefügt wurde, um das eben auch zu benutzen mit Multiroom-Unterstützung. Vielleicht kommt's noch, aber jetzt das erstmal so außen vor zu lassen, ist äußerst übel. Schade. Ganz, ganz schade. Jo, gut, damit bin ich eigentlich relativ schnell mit den Themen durchgekommen, was eigentlich ganz gut ist, denn die News, da geht's rund. Wieder ist einer weg. Firefox OS wird jetzt offiziell eingestellt. Ja, ihr wisst ja, ich gucke gerne als mal so auf Alternativen in den freien Betriebssystemen für Tablets und Smartphones. Und Jolla hat ja schon die Horrormeldung herausgebracht, dass, also wenn sich kein neuer Sponsor, kein neuer Finanzier findet, ist Jolla am Ende. Und jetzt gibt Mozilla Firefox OS offiziell auf. Wird also nicht mehr weiterentwickelt von Mozilla. Natürlich ist es ja ein offenes System. Ob und wann und wie das von irgendjemand weitergeführt wird, ist unklar. Momentan ist nichts geplant. Es hat sich auch noch niemand groß gemeldet dafür. Ist auch klar, weil eins ist sicher. Das ist das, was ich auch schon gesagt habe. Android ist so offen, wie es nur geht in dem Bereich Mobiltelefone. Ja, und das hat einfach damit zu tun, weil die Firmen, die Netze kontrollieren, von Open Source gar nichts halten. Dass, wenn die schon das Wort offen hören, dann ist es für sie schon eine Bedrohung ihrer Netze. Ja? Und ganz davon abgesehen, ein Mobiltelefon ist dermaßen mit Patenten belastet. Wenn das Ding nur telefonieren kann, muss man so viele Patente und Lizenzen erwerben, dass es einfach nicht so einfach ist für ein kleines Betriebssystem überhaupt ein Bein auf dem Boden zu bekommen. Ja, und wenn wir hier sehen, wie Firefox OS aufgenommen wurde vom Markt, so wie erwartet, natürlich auch wegen der Vermarktung, da gebe ich natürlich mal wieder Mozilla bzw. der Open Source Szene die Schuld. Ja, man muss auch kritikfähig sein. Ich liebe Open Source. Für mich kommt eigentlich nur Open Source Software in Frage. Ja. Freie Software, da muss man dazu auch noch sagen. Aber eins ist klipp und klar, hier ist ein Defizit in der Szene vorhanden, die sich nämlich eben nicht an die, an den Kunden, an den möglichen Kunden orientiert, sondern einfach zu viele Züge der Entwickler noch in sich trägt. Der Entwickler muss nicht für die Entwickler was machen, sondern der Entwickler muss für die Kunden etwas machen. Und das wird besonders deutlich eben im Mobilfunkbereich. Da kommt jemand hin, nimmt das Mobilfunktelefon in die Hand, guckt sich das an und wird innerhalb von 20 bis 30 Sekunden entscheiden, das Teil ist Schrott oder das Teil ist super. So einfach geht das. Nämlich dann, wenn er irgendwas probiert zu machen, er kriegt es nicht hin. Ja. Ich möchte nicht sagen, dass Firefox OS dahingehend schlecht war. Nur, das muss man auch vermarkten. Das muss man auch wissen. Das muss man auch rausbringen. Es gibt nämlich so eine Magie. Ja. Wenn man vorher belastet ist, dann ist die Entscheidung, ob etwas gut oder schlecht ist, eigentlich schon gar nicht mehr so arg abhängig davon, wie das Produkt wirklich ist, sondern nur, wie es der Kunde empfindet. Ja? Und wenn der gehört hat, wie genial das ist und das gehypt wurde und Wahnsinn, dann wird das Teil auch genial. Genau wie jetzt die Star Wars-Filme. Ja? Die sind so gehypt. Also, die allermeisten Leute werden den Film jetzt genial finden, obwohl der das Star Trek-Universum komplett kaputt macht. Das ist Schrott. Aus Sicht von Star Wars ist das Ding Schrott. Ja, ich krieg die Krise, wenn ich nur daran denke. Aber es wird ein super guter Actionfilm sein. So, die Leute sagen, sind jetzt geimpft. Star Wars, Star Wars, Star Wars. Schon die Hardcore-Star Wars-Fans knicken jetzt ein und sagen, oh, das wird vielleicht doch ein super guter Star Wars-Film. Ja, genau. Wisst ihr eigentlich, J.J. Abrams, ne? Ich kann es eigentlich fast gar nicht aussprechen, ja. Aber J.J. Abrams, ja. Habt ihr euch mal den Namen überlegt, ne? Jar Jar Binks, J.J. Binks, ja. Also, ich sag, J.J. Abrams ist Jar Jar Binks und ist zurückgekommen, um das Star Wars-Universum jetzt endgültig zu zerstören. Ja, mit seinem Schrott. So, jetzt bin ich total abgewichen von Firefox OS. Oh Mann. Ja, aber Firefox OS ist eben mal jetzt ein ganz schwieriges, ganz schwierige Aufgabe gewesen und eigentlich. Es gibt zwei Player auf dem Markt. Das muss man einfach realistisch sehen. Das ist Android und das ist iOS. Und noch nicht mal Microsoft hat es geschafft, einen Fuß auf den Boden zu setzen. Diese zwei Dinge hauen alles weg. Ja? Und es ist verdammt schwer, da einen nennenswerten Marktanteil zu bekommen. Und nennenswerter Marktanteil ist halt eben so, dass eine Firma eben gewinnbringend arbeiten kann. Auf Dauer nützt es nichts, ja, wenn man von Luft und Liebe alleine, ja, probiert ein Produkt auf den Markt zu bringen, dann hat derjenige alle Sympathien der Welt, ja, aber immer noch keine Kohle. Dann kann sich so ein System nicht durchsetzen, weil die Lizenzinhaber wollen Kohle sehen, ja, die Netzbetreiber passen ganz genau auf, was jetzt bei ihnen in ihren Netzen überhaupt zugange ist. Das ist so frustrierend, dass selbst Google, da komme ich vielleicht gleich noch dazu wegen Pixel C, selbst Google momentan zurückschreckt, überhaupt noch mit Euphorie zu versuchen, in Netze bringen oder einzudringen mit ihren Produkten, ja, denn es ist einfach sehr, sehr frustrierend und diese Netzbetreiber, die haben die Macht, was in ihren Netzen passiert. Wenn die Nein sagen, ist es Nein, fertig. Und das Einzige, was dann noch passieren kann, ist, dass eine Firma mit großer Marktmacht, mit großem Marktanteil wie Apple oder eben Google, sagt, okay, wenn ihr damit einverstanden seid, dann ja, bewerben wir halt ein anderes Netz mit unseren Android-Geräten fertig. Oder ja, tun das in eine andere Richtung lenken. Ja, und schon, oh, ne? Weil da ist nämlich der Druck dann da, dass die Kunden hingehen und sagen, ich möchte das Telefon haben, fertig, ich möchte das Telefon haben. Das interessiert mich nicht, was der Netzbetreiber will. Und dann wird der Netzbetreiber erst in die Enge getrieben. Wenn da, was weiß ich, wenn da im Monat 100 Leute kommen und nach dem Firefox OS-Gerät fragen, ja, dann ist definitiv der Netzbetreiber in der Situation, zu sagen, es wird gemacht, was wir sagen. Und nicht, was Mozilla zum Beispiel sagt. Naja, bisschen überdramatisiert, aber im Prinzip trifft es den Kern der Sache und deswegen schlechte Zeiten für kleine OS-Alternativen. Schade, Sailfish OS war super, ja, Firefox OS gibt's nicht mehr der Form und naja, schade. Ja, Springer schießt übrigens mal wieder den Bock ab, ja. Mit Hilfe von Samsung wird jetzt der User zur Werbung gezwungen. Ja, ihr wisst ja, dass Springer momentan vorgeht gegen Adblocker. Ja, ich glaube, da brauche ich nichts mehr zu sagen, was ich davon halte. Ja. Und jetzt kooperiert der Axel Springer Verlag mit Samsung laut einer Meldung von Heise und zwar über die Samsung App Update. Ja. Müssen die Nutzer dann Nachrichten ohne Adblocker konsumieren. Ja. Und das ist also ein neuer Ansatz. Bisher wird ja, wie gesagt, probiert, dass gerichtlich gegen Adblocker vorgegangen wird. Jetzt verbündet man sich mit großen Herstellern, um quasi den Leuten die Werbung aufzudrücken. Ja. Was soll ich denn dazu sagen? Ja, also, gut, jetzt wird nicht nur jedes Axel Springer Produkt vermieden, das mache ich sowieso schon seit Jahren. Ich konsumiere nichts von Firmen, die in ihren Statuten schon drin haben, dass sie niemals, egal was passiert, auch das transatlantische Bündnis belasten werden. Vor allem nicht, wenn es eine Medienproduktion ist. Das heißt sozusagen, wir bricht nicht neutral. Schon gleich mal in den Statuten. Super, auf sowas kann ich verzichten. Und natürlich kann ich jetzt auch kein Samsung mehr kaufen. Weil, also diese Art von Kooperation, die ist bei mir, also da ist eine Grenze erreicht. Man probiert die Leute dazu zu zwingen, das war genauso wie mit dem HD Plus, was es da gab. Ich mich erfolgreich gewehrt bis heute HD Plus und HD Plus ist auch ziemlich gefloppt. Wenn das nicht kostenlos erstmal angeboten werden würde, ja, dann würde es eh keiner haben. Aber selbst kostenlos ist mir noch zu teuer und deswegen nee. Gut, ich denke, das wird auch nicht auf große Gegenliebe stoßen bei den Nutzern. Das ist schon ein ziemlicher Hammer, finde ich. Und entsprechend sieht man auch schon die ersten Reaktionen im Netz zu dem das also ich nur mal ein paar ja Überschriften aus den heißen Kommentaren, zum Beispiel Samsung mit digitalen Guantanamo oder alles nur das gleiche wie bei Apple oder der Fachverlag für Lüge und Volksverhetzung. Ja. Also es ist schon heftig, man sieht, dass es da schon richtig gut zur Sache geht. Der Google Authenticator ist mit einem großen Update jetzt gesegnet worden. Ja, der hat sich nämlich optisch als einer der letzten Google Apps auch jetzt an dieses Material Design angefreundet. Ja, und kommt da halt jetzt in diesem schönen Gewand, was auch ganz okay ist, finde ich. Jetzt ist natürlich Google Authenticator eine App, die ziemlich ja unspektakulär schon immer war und das wird auch wohl so bleiben, gut so, denn das soll schon im Hintergrund sein. Ja, aber auf jeden Fall schön, dass das jetzt auch geklärt ist und immerhin Google Authenticator wird nicht vergessen. Das sollte man ja auch mal sagen, weil da war es doch bedenklich ruhig um diese App seit geraumer Zeit. Und da werde ich immer nervös. Okay, Lebenszeichen gesendet. Alles okay. Tja. Noch nicht genug Chat-Apps scheint es zu geben auf dem Markt, denn Sony hat jetzt den PlayStation Chat als eigene App rausgebracht, abgekapselt sozusagen. Bisher war es ja so, dass der PS Network, also der PlayStation Network Chat, integriert war in der PlayStation Network App. Und jetzt bringt aber, um eben diesen Chat ein bisschen, ja, vielleicht in den Fokus zu rücken, ein bisschen populärer zu machen, bringt Sony jetzt eine separate Messaging-App heraus für dieses PlayStation Network Chat-System. Tja, weiß nicht, braucht man das oder nicht? Also, keine Ahnung. Es gibt schon einige Leute, die jetzt den PlayStation Chat nutzen, allerdings bisher eigentlich immer nur beim Spielen an der PlayStation, vielleicht am Handy dann, während man spielt an der PlayStation. Das sollte sich halt jetzt ändern. Vielleicht ist es eine gute Idee, ich weiß nicht. Generell sind da schon mal, ist da schon mal eine Zielgruppe vorhanden. Es sind auch User vorhanden, die wenigstens mal hin und wieder eine Nachricht verschicken. Wie gesagt, bisher hauptsächlich zu bestimmten Gelegenheiten. Vielleicht kann ja da Sony was mit reißen. Ich finde es auch da schon ein bisschen gewagt, weil so viele Chat-Apps, wie es gibt, selbst Samsung hat seine Chat-On-App noch nicht mal annähernd durchsetzen können, obwohl das auf jedem Samsung-Telefon vorinstalliert war. Ich glaube, es ist sogar noch so, ich weiß es nicht. Und ja, keine Ahnung. Erfolgreich sein der EU ist offenbar nicht gerne gesehen. Ja, Google hat ja schon Probleme bekommen mit diesem Antitrust-Verfahren, wird dann so ein Monopol vorgeworfen, wobei es genug Alternativen gibt. Also ist ein Monopolvorwurf eigentlich absurd. Aber gut, der Marktanteil von Google ist natürlich recht hoch, ebenso wie der von Qualcomm. Und tatsächlich hat die Europäische Kommission jetzt eine Untersuchung eingeleitet gegen Qualcomm, den Chiphersteller und den Halter von einigen Lizenzen. Und darum geht's, um die UMTS und LTE-Lizenz beispielsweise und in diesen Chipsätzen davon. Ja. Da wird einiges bewegt werden. Was die EU hier damit bezweckt, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Eigentlich blüht das Konkurrenzgeschäft ja eigentlich noch einigermaßen. Vor nicht allzu langer Zeit hat sogar, da ging es aber gegen Google, ja, wurde sogar Qualcomm und Co. mit den Lizenzen sogar den Rücken gestärkt, ja, als das erklärt wurde, dass diese Lizenzen durchaus vergeben werden können, allerdings zu fairen Preisen natürlich. Ja. Und jetzt auf einmal heißt, naja, aber da müssen wir jetzt mal genauer kontrollieren und eine Untersuchung einleiten. Die sind offenbar der Meinung, dass es nicht so okay ist, wenn man so viel Marktmacht hat. Ja gut. Ich finde eigentlich, der Wettbewerb ist relativ gesund. Hier oder in diesem Sektor, ja, weil Qualcomm ist ja nicht der einzige. Immer mehr Chiphersteller produzieren auch eigene Chips. Klar, natürlich müssen die dann auch wieder Lizenzen erwerben von Qualcomm für eben UMTS und LTE beispielsweise. Aber ja, ich weiß nicht, das Problem hat man sich schon eigentlich selbst gemacht durch überhaupt diese Lizenzvergabe, die ich auch ziemlich antiquiert finde. Aber so ist es nun halt. Das spielt auch damit eine Rolle, was ich eben gesagt habe, mit den Handsets, ja, also mit den Smartphones, dass da ein Unmengen von Lizenzen und Patente allein schon von Qualcomm lizenziert werden muss, damit man überhaupt ein Gerät herstellen kann, betreiben darf. Und auch die Software basiert ja teilweise auf unfreien Dingen. Und Da müssen auch unter Umständen eben Lizenzen erworben werden, um bestimmte Funktionen überhaupt nutzen zu können. Also gut. Ja, ne? EU. Also ich meine, man kann ja nicht jede Firma, die Erfolg hat, deswegen dann irgendwie stutzen. Ja, hat vielleicht einen Grund, dass so eine Firma Erfolg hatte. Ja. Was man natürlich machen könnte, man könnte das Lizenz- und Patentsystem abschaffen. Ja, in der Form. Aber ich glaube, da ist die EU wahrscheinlich nicht daran interessiert. Im Gegenteil, ja, vielleicht eher so europäische Firmen zu stärken. Tja, wenn es denn nur nennenswerte gäbe. Ja, also, tja, wer zu spät kommt. Tja, Pixel C ist nun zu haben für 499 Euro. Genau. Unglaublich. Tja, und was lernen wir daraus? Google kann noch Preise machen, die vernünftig sind, auch wenn die Geräte aus den USA kommen. denn dort kostet er 499 Dollar. Bei uns kostet er 499 Euro. Das ist doch nicht schlecht. Das kann man doch akzeptieren. Ja. Das so ist es okay. Eigentlich schade, dass ich schon sagen muss, das kann man schon akzeptieren, weil früher war es nämlich andersrum. Da war es eben nicht akzeptabel, dass das Euro und Dollar 1 zu 1 umgerechnet wird. Okay, angesichts des schwachen Euro bzw. starken Dollar, je nachdem, wie man es sehen will, ist es dann schon okay. Ja, aber nur mal so gesagt, also es ist schon verwunderlich, wie sich da die Zeiten so ändern. Ja, also 499 Dollar bzw. Euro gibt es die 32 GB-Version. Die 64 GB-Version kosten einen Huni mehr. Ja, also dann 599. Weiß gar nicht, warum Speicher so teuer ist. Ja. Das sind also 100 Euro für 32 GB. Wirklich, Google? Wirklich? Ah, okay, das ist kein Google-Problem, das ist ein generelles Problem, die Hersteller hier in diesem Bereich wohl haben oder haben können, sagen wir mal so. Ja, also auf jeden Fall ist es eine gute Geschichte. 10,2 Zoll Display, 2560 mal 1800 Bildpunkte Auflösung, 3 GB Arbeitsspeicher, Tegra X1 Prozessor, hatten wir alle schon, habe ich ja schon ausführlich vorgestellt, die technischen Daten dazu. Und ich denke mal, dass es ein ganz gutes Tablet ist. Ich habe auch schon einige Reviews gelesen. Das ist natürlich auch ein Problem. Für was braucht man diesen Pixel C? Einige behaupten ja, eigentlich wäre der für Chrome OS gebaut worden und jetzt ist eben Android drauf. produktiv einzusetzen mit dem Android ist halt, das soll jetzt nicht abwertend sein, ja, das ist aber trotzdem ein Problem, weil also für produktive Aufgaben, bei denen man eben auch eine Tastatur benutzt, ja, und übrigens diese Tastatur wird hier auch mit angeboten zum Kauf. Ja. Da ist Chrome OS schon besser geeignet. Ganz einfach, schon alleine wegen dem Browser. Der ist da nochmal um einiges besser als die mobile Version von Google Chrome, meiner Meinung nach für solche Aufgaben. Ja. Und noch andere Geschichten kommen da zum Tragen. Und deswegen, also beispielsweise die Chrome Apps, die es gibt für den Chrome Browser. Die gibt es ja in der Form nicht für den Chrome-Browser im Smartphone bzw. im Tablet. Und da haben wir eben wieder dieses selbe Problem. Die Apps auf Android sind eben nicht ausgelegt dafür, dasselbe zu tun wie jetzt die Apps auf Chrome OS. Und ja. Es gibt mehr Apps, klar, es gibt viel mehr Apps. Man kann viel mehr machen mit dem Android-System, aber um das mal jetzt so Spielerjargon zu benutzen. Das sind so mehr die Casual-Sachen. Ja, die Profi-Geschichten, das war mehr eigentlich was so für das Chrome OS. Jetzt haben wir wirklich ein Problem. Tja. Naja. Ich kann letztendlich nur sagen, man muss mal dran arbeiten, ob das für einen selbst was ist. Ich kann mir momentan ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass es hier meine Produktionseinheit hier ablösen würde, dann schon eher Chrome OS, und selbst das bietet nur einiges, was oder bietet zu wenig eigentlich, ja, aber immerhin einen vernünftigen Browser. Ja. Ich meine, der Chrome für Mobile ist super, aber im Mobile-Bereich ist das super. Chrome für Mobile auf dem Desktop, da würde ich mich mal kurz kaputt lachen und das war's dann. Ja. Ja. Und jetzt ist das Problem, dass man eben mit einem Pixel C, ja, das ist so ein Zwittergerät, ja. Ist es jetzt ein Tablet oder ist es ein produktives Gerät wie ein Chromebook? Ja. Das ist eine Geschichte, wird's wieder ein Definitionsproblem geben bei Google, und das hat schon mal zu einem Desaster geführt, ja. Man sollte eigentlich schon von vornherein genau ein Produkt genau positionieren. Schon werden die Leute verunsichert und wissen gar nicht, was sie eigentlich damit anfangen sollen. Ja. Also, was aber definitiv ist, ja, dass der Pixel C ein Drache ist. Ja, das ist schon mal sicher. Ja. Denn wenn man da mal im System ein bisschen rumguckt, ja, dann heißt das Board von dem Pixel C Dragon. Der Bootloader heißt Smaug. Und der Softwarebild ist Ryu. Und alles drei, ja, Drachen. Ja. Also, da haben sich die Entwickler wieder mal was einfallen lassen. Ich liebe Easter Eggs. Am GPS-Ball bleiben mit dem neuen Chip? Tja, entgegen dummen Nachrichten, die ich heute mal wieder auf so einem Portal gelesen habe, ja, habe ich gedacht, das gibt's doch nicht. Was war es wegen der Zeiten bei Geschäften, wann in den Geschäften am meisten los ist und wie viel Uhr, so dass man dann besser planen kann, wenn man nicht gerade in einen Megatrubel kommen will, ne? Haben dann ein paar geschrieben, ja, haben die Leute wirklich ihr Standorterkennungssystem ein? Das gibt's ja gar nicht. Wer macht denn das? Hä? Gibt's da noch jemand? Ja. Das sage ich nur, ja, mal in 2015 ankommen, ja, dann klappt's vielleicht auch mit den Funktionen bei einem Smartphone. Ihr braucht nicht immer rumzujammern. Es ist ja gar nicht so toll, kann man ja nichts machen, Google will nur die Daten haben. Ja, natürlich kann man nichts machen, wenn man alles abgeschaltet hat. Ihr Spacken. Ich weiß, die Leute hören eh nicht den Ancast, also von daher rede ich mal wieder in den Wind. Die Leute, die den Ancast hören, sind wahrscheinlich technisch so versiert, dass sie einen Unterschied wissen davon, oder wissen, dass sie nichts erwarten können, wenn sie nichts geben bei so einem System, weil wenn alle das ausschalten würden, da hätten wir keine Staumeldungen. Ja, Google Maps könnte nicht sehen, wo Stau ist. Und viele andere Sachen auch nicht, ja, aber wie gesagt, gut, egal, ist wieder so eine andere Geschichte. Aber für die Leute, die ihr Handy wirklich nutzen, ja, und gerne solche Dienste eben gebrauchen und eben auch damit selbst auch einen Beitrag leisten, für die Leute wird es interessant werden. Die kriegen zwar davon nichts mit, aber die Firma Huawei hat jetzt mit einem speziellen Chip sichergestellt, dass das Huawei Mate 8 nie ein GPS-Signal verlieren wird. Wie das möglich sein soll, ja, genau kann ich das auch nicht sagen. Ich glaube, das Versprechen ist natürlich ein bisschen zu groß. Es wird definitiv Situationen geben, wo kein GPS-Signal natürlich mehr gehalten werden kann. Aber die Idee dabei ist ja, dass man zum Beispiel bei schwachem oder kurz ausfallendem GPS-Signal, ja, ein Gerät hat, das quasi sowohl dem Gerät vermittelt, es gebe weiterhin GPS-Empfang, mit Hilfe von Simulation durch Gyroskop, Beschleunigkeitsmesser, Magnetometer, Barometer und so weiter entsprechend anhand von diesen Sensorendaten quasi das GPS-Signal emulieren kann. Somit, dass zum Beispiel Anwendungen einfach weiterlaufen. Manche Softwareanwendungen machen das auch jetzt schon ganz gut ohne speziellen Chip, beispielsweise Google Maps, wenn ihr da in einen Tunnel fährt und ihr fährt einfach weiter in dem Tunnel, ja, also bei Stau funktioniert es nicht, also wenn ihr anhalten müsst, ist es vorbei, aber wenn ihr nicht anhaltet, dann wird das Signal quasi fortgesetzt oder die Navigation wird fortgesetzt, ja, weil eben anhand von den Sensoren erkannt werden kann, ihr bewegt euer Auto weiter. Ja, und dann läuft auch die Navigation weiter, so dass ihr am Ende vom Tunnel nicht hier vielleicht 20 Sekunden warten müsst, ja, bis ihr wieder die richtige Position angezeigt bekommt auf der Karte. Ja, sondern im Idealfall wird die immer ihr genau angezeigt, obwohl ihr gar kein GPS-Signal im Tunnel habt. Ja, und das hier auf Hardware-Basis, natürlich stark verbessert, wird eben hier von Huawei dann produziert. Und man nennt es dann Inertial Navigation System INS. Ja, und das wird eben dann ermöglichen, dass man ein Tracking macht, ohne Satellitenunterstützung, zumindest für eine gewisse Zeit. Ja. Und diese Daten dann eben zusammen mit dem, mit diesen Daten von den Sensoren und alles, das wird dann eben dazu führen, dass man gar nicht mehr merkt, dass man kein GPS-Signal mehr hat und dass einfach das dann weiter funktioniert. Ich finde das auch gar nicht mal schlecht, denn oftmals ist das Problem, wenn man zum Beispiel in einem Geschäft ist, ja, gerade mit der, mit dieser, wie nennt sich das? Ich muss gerade mal gucken. Ja, Timeline, genau, mit der Timeline. Wenn man dann irgendwo ist, ja, und dann wird ja da kein Signal mehr festgestellt und das bedeutet dann, dass man eben auch wieder hier, ja, wenn man dann location-based Nachricht wegschicken will oder sonstiges, dann wird es eben schwierig, das dann zu machen. Vor allem das dann genau zu machen, weil das ist eigentlich vollkommener Unsinn, ja. Jetzt hat man, ist man draußen ins Geschäft gegangen, ja, da hat man perfekter GPS-Empfang vielleicht gehabt, auf 5 Meter genau. Jetzt geht man da rein und dann hat man auf einmal nur noch die Genauigkeit von der Triangulation von der von den Mobilfunkstationen, ja, also so mehrere hundert Meter genau. Das ist natürlich Blödsinn. Also das ist eine reine Software-Sache. Da könnte man durchaus feststellen, okay, hier, bevor der Empfang weg war, war die Genauigkeit so und so. Da ist ein Gebäude. Ergo, der ist im Gebäude. Fertig. Ja, also. Und hier solche logischen Schlüsse werden dann eben von diesem Chip da offenbar dann gemacht. Sehr schön. Ja, Cortana von Microsoft, der virtuelle Assistent von eben diesem Unternehmen, der ist jetzt auch für Android zu haben. Für Microsoft-Fans, also zu definitiv mal zu empfehlen, da einen Blick zu riskieren. Also ich selbst würde natürlich schon von Abstand nehmen. Aber warum nicht? Ja, also wer neugierig ist, kannst du mal ausprobieren. Das, was ich so lese, ist, die Begeisterung hält sich da ziemlich in Grenzen und Google Voice Actions kann da doch wesentlich mehr wohl. Ja. Ist aber auch nicht besonders verwunderlich, weil ja da auf Bing zurückgegriffen wird und naja, das muss man lieben oder man hasst's. Der Google Play Music Family Plan ist endlich in Europa verfügbar. Ja, ihr habt es richtig gehört. So lange hat es gedauert. Ich glaube, ich kann mir jetzt jeden Kommentar dazu verkneifen, ja. Irgendjemand bei Google hat nicht mal alle Tassen im Schrank, habe ich das Gefühl. Oder was verständlich wäre, die sagen, ach, die Europäer, die ärgern uns immer so, ja. So, jetzt warten die erstmal eine Zeit lang, ja. So, genau, zack. Damit bestrafen sie natürlich die Falschen, ja, bei Google. Ist ganz klar, weil der Regierung wäre es am liebsten, wenn sowas überhaupt gar nicht mehr funktionieren würde, wenn Google Play Music und YouTube gar nicht mehr angeboten würde von Google, dann hätten auch inländische Firmen wieder mal eine Chance, ja, so wo vielleicht gibt es Glipfisch noch, ich weiß nicht, also die hätten dann vielleicht wieder eine Chance. Ja, wäre für die deutschen Glitschen ganz gut. So. Pebble löst übrigens ein Versprechen ein, die Timeline gibt es jetzt auch für die alten Pebbles. In der Beta-Version momentan noch. Es wird erwartet, dass es noch in diesem Monat die offizielle Version kommt. Das wird also wohl passieren. Finde ich sehr, sehr gut. Diese Pebble-Software hat ja eine große Überarbeitung bekommen, als dieses Pebble-Time-Modell rauskam, ja, mit einer ganz neuen Oberfläche. Und diese neue Oberfläche kommt jetzt ja, mit gewissen Abstrichen natürlich, die technisch bedingt sind, auf die alten Pebbles zum Beispiel, ist natürlich keine Voice-Eingabe möglich, weil ja, ist ja kein Mikrofon vorhanden, also wird ein bisschen schwierig, ne? Aber immerhin, die Timeline an sich ist wirklich sehr, sehr schön gelungen. Ich bin sehr, oder ich freue mich sehr darauf, das dann klar zu testen zu können. Ich sehe jetzt erstmal von der Beta ab, weil es ja eh nicht mehr so lang dauert. Und ja, ich denke, ich warte jetzt einfach mal, bis die Vollversion rauskommt. Und dann werde ich das mal installieren. Alles, was ich bisher gelesen habe, war recht positiv darüber. Und es lässt ja schon mal hoffen, das Konzept an sich ist absolut genial. Und so sollte eine Smartwatch funktionieren und nicht irgendwie das Handy simulieren. Das braucht man nicht. Dafür ist der Bildschirm zu klein. Ein Update bei der Google Drive-Suche. Die ist ziemlich außergewöhnlich und die wird noch schneller. Ich bin jetzt also drauf gekommen, weil eben die Meldung kam, ja, dass die schneller ist. Aber ich bin da mal in das Google Drive gegangen und habe da mal hier einfach oben in der Suche, ja, wollte mal sehen, wie schnell das geht. Ja, was eingegeben und war dann überrascht, dass die Google Drive-Suche, ja, nicht nur jetzt bei Google Drive in den Dokumenten sucht, sondern beispielsweise auch im Kalender und in den E-Mails und per Klick noch im normalen Web. Also das heißt, wenn ich jetzt hier was weiß ich, einen Begriff eingebe, ja, dann zeigt ihr mir nicht nur den Begriff jetzt an in den Dokumenten von Google Docs oder beziehungsweise von Drive, sondern eben auch einen Eintrag mit diesem Begriff im Kalender und einen Eintrag bei den E-Mails, also zumindest mal den neuesten Eintrag in den E-Mails. Und die kann ich dann natürlich auch öffnen, dann öffnet sich entsprechendes Programm, ja, und ich kriege das dann angezeigt. Und das finde ich doch äußerst gut. Das macht richtig Laune. Und man hat hier eine wirklich komfortable Suche für alle seine Dokumente und Termine zu durchsuchen. Unfassbar. Das ist mir so mal so beiläufig ausgefallen. Ist das so etwas nicht stärker von Google propagiert wird? Ich meine, hallo, ich beschäftige mich den ganzen Tag mit dem Zeug. Ich bin hier ja, wie soll ich denn sagen, der Obernerd hier, was das betrifft, ja. Und noch einmal, ich kriege diese Funktion mit. Wie sollen das normale Leute mitkriegen, dass es so geniale Funktionen gibt? Da würde Apple ein riesen Event drauf machen. Jetzt, super toll, ja, Wahnsinn, eine neue Dimension der Suche. Ein kombinierter Ort für seine gesamte Businesswelt zu verwalten oder seine Termine und wow und alles, Dokumente. Boah, Revolution, ja. Und Google macht es einfach und keiner weiß doch drüber Bescheid. Super. Oh, super. Ja. Das ist doch total demotivierend für die Entwickler auch, ja. Da macht man eine super geniale Funktion, integriert man und keiner merkt's. Das ist genauso wie wenn ich einen Blogartikel schreibe, ja, stundenlang, ja, und guck mir dann die Zugriffszahlen an und könnte an die Wand gehen, dass ich mir 2 Stunden von meiner Zeit geopfert habe für diese Zugriffszahlen, ja. Ja, da flippe ich aus, ne? Dann kommen mir halt so Gedanken wie so, okay, das nächste Mal mache ich einfach ein Katzenbild, es gibt mehr Klicks. Fertig. Zack. Gut, dann haben wir noch was. Ja, es ist immer noch nicht zu Ende mit den News. Es gibt immer noch was. Google Now on Tap hat jetzt eine Screenshot-Funktion unter Marshmallow bekommen. Sehr frustrierend. Nur unter Marshmallow gibt es diese Screenshot-Funktion. Schade, schade, schade natürlich mal wieder. Aber das ist wohl systembedingt. Warum Screenshot-Funktion? Die meisten Handys haben ja schon. Ja, aber es ist schon ziemlich cool zu erreichen, einfach längere Zeit auf den Home-Button drücken, dann kommt ihr ja nochmal in das Google Now on Tap rein, eben bei Marshmallow, und dort könnt ihr dann eben auswählen, Screenshot machen. Und wenn ihr das macht, dann gibt es eine kleine Besonderheit, und zwar oben die Statusleiste und unten die Buttonleiste wird nicht sichtbar gecrabbt, ja, so dass ihr nur den Inhalt seht von dem Handyscreen. Das ist vielleicht auch ganz interessant. Unten diese Buttons stören da ein bisschen, diese Soft-Buttons, einfach nur bei den Screenshots. Oben hat man vielleicht sogar auch hin und wieder mal eine Info drin stehen, wo man die nicht unbedingt im Screenshot haben will. Und deswegen ist es gar nicht verkehrt. Ja, und eben weil man das so günstig erreichen kann, ist es ja auch nicht schlecht, finde ich. Muss aber allerdings noch warten, bis hier Sony, ich glaube im Januar, Februar wird Android Marshmallow dann für mein Sony Tablet Z3 kompakt erscheinen. Kann man nichts machen. Pokémon Go! Das wird fantastisch. Leute, ich dreh durch, ja. Ich dreh durch, wenn Pokémon Go rauskommt. Niantic hat mich nicht begeistert mit Ingress. Ich mag Ingress nicht. Warum? Weil ich dafür Geocaching habe. Viel besser, man findet echte Sachen. Und selbst wenn man sagt, na gut, echte Dosen, gibt es immer noch bei Geocaching die Chance, Earth-Caches zu finden, Virtual-Caches und Rätsel-Caches und so weiter und so weiter. Also da reizt mich ehrlich gesagt hier dieses Inquest überhaupt nicht, zumal auch in den meisten Regionen kann man gar nichts mehr reißen und ist es total unbalanced, wie man so schön sagt. Da kann man als normaler Benutzer, der vielleicht nicht den ganzen Tag Zeit hat, hier in der Stadt rumzurennen und da Zeit zu investieren, hat man einfach keine große Möglichkeiten da. Ja. Und wenn man die dann mal bekommt, dann ist es ziemlich ernüchternd. Ja. Ist ebenso. Anders allerdings bei Pokémon Go. Das wird nämlich auch von Niantic entwickelt. Das kommt 2016 raus. Anfang 2016. Und Leute, das ist wirklich der Hammer. Was ich da gesehen habe, irre. Irre. Also ihr lauft quasi durch die Stadt. Auf eurem Handyscreen seht ihr dann Anweisungen, so ähnlich wie bei Ingress. Und wenn ihr dann entsprechend am Ort seid, dann wird per Augmented Reality zum Beispiel also wenn ihr dann dort seid, ja, dann wird auf eurem Handy entsprechendes Pokémon angezeigt. Und ihr könnt es dann fangen. Es wird eine eigene Pokémon-Sensor geben. Das ist wie so ein Armband. Wird dann getragen wie eine Uhr. Mit dem könnt ihr dann, also ja, wie sagt man, den Pokéball aktivieren, ja. Oder ihr könnt es auch am Handy machen, je nachdem. Das ist halt ein bisschen stylischer am Handgelenk. Ich habe Pokéball am Handgelenk. Also es ist flach. Also keine Angst, ihr habt nicht so eine Riesenbeule da, sondern es ist relativ flach. Man kann dann auch, wenn der Chef kommt, das mal ein bisschen verbergen, ja. Dass der nicht sieht, dass man da so ein Pokémon-Dings da hat, ne? Aber absolut genial. Auch gut, die Zielgruppe wurde gleich festgelegt, nämlich Jugendliche und Erwachsene und nicht etwa Kinder. Das ist ganz, ganz wichtig. Und es wird auch basierend sein auf Multiplayer-Kämpfe in der Realität. Ja, also das bedeutet, das bedeutet, ihr müsst vor Ort sein, ja, wo die Leute sind, und dann könnt ihr zum Beispiel einen Platz umfunktionieren, ja, in eure Arena, wo dann eben mit der ihr dann zusammen kämpfen könnt. Natürlich sieht man das alles nur auf dem Smartphone, ganz klar, und auf dem Tablet. Und da könnt ihr dann gegeneinander Duelle machen und so weiter und so weiter. Also Niantic hat hier einiges sich einfallen lassen. Und wenn das auch nur annähernd so aussieht wie in den Videos, die bisher aufgetaucht sind zu diesem Spiel, dann wird es fantastisch werden. Dann wird es fantastisch werden. Ja. Irre. Da bin ich echt drauf gespannt. Ja. Und das ist natürlich ideal. Das kann ich im Gegensatz zu Inquest, das habe ich probiert, geht überhaupt nicht. Aber das hier kann ich perfekt mit Geocaching kombinieren. Auf dem Weg zum Cache werde ich einige Pokémons im Wald fangen. Nicht schlecht, nicht schlecht. Tja, die Community, da war der Alex noch aktiv und hat mir einen Audiokommentar geschickt und das finde ich super, denn deswegen hören wir ihn auch gleich an und dann sage ich noch was dazu. Hallo Rio, hallo Andcast-Hörer, ich bin's mal wieder, der Alex. Heute mit einem Kommentar zur letzten Folge, nämlich zum Thema Emojis. Prinzipiell finde ich Emojis super. Ich fand auch damals schon Smiley super, als sie noch so hießen. Hab sie auch gerne eingesetzt und setze auch weiterhin gerne Emojis ein. Ganz einfach, um dem Geschriebenen auch noch ein paar Emotionen hinzuzufügen, die man sonst lange umschreiben müsste. Oder um etwas, was sich erstmal gemein anhören würde, mit einem lachenden Smiley zu relativieren oder sowas in der Art. Ja, finde ich an sich eine gute Sache, aber ich habe zwei Probleme mit Emojis. Das eine ist, es gibt meiner Meinung nach viel zu viele. Wozu braucht man 8 verschiedene Emojis, die ein Lachen ausdrücken? Die sehen zwar alle irgendwie ein bisschen unterschiedlich aus. Das eine ist mit Tränen, das andere ohne Tränen, dann eins mit roten Bäckchen. Aber ich finde, das ist einfach zu viel und es macht die ganze Sache unübersichtlich. Wenn ich jetzt ein bestimmtes Emoji suche, dann muss ich da erstmal eine halbe Minute lang rumscrollen, bis ich es gefunden habe, weil so viele redundante kleine Gesichter da drin sind, dass das, was ich suche, schwer zu finden ist. Da finde ich es einfach ein bisschen übertrieben und es hätte gereicht, wenn man ein lachendes hätte oder vielleicht zwei, ein weinendes, wie es halt damals mit den Smileys war. Da hatte man ja auch nur 20, 30 Stück und man hat damit schnell gefunden, was man gesucht hat. Das fand ich im Prinzip besser. Oder wenn man zumindest so eine Schnellübersicht hätte, wo man dann die wichtigsten auf einen Blick hat und irgendwo in hinteren Menüs dann die Variationen, wäre auch okay, aber diese Standardansicht, wie ich sie, ich glaube, das ist in SwiftKey integriert oder teilweise in die Apps, ich weiß nicht, aber ich habe noch nie so eine richtige Übersicht der wichtigsten Emojis gesehen, sondern immer nur diese Riesenliste mit allem auf dem Haufen, wo man dann ewig suchen muss. Das andere Problem, Emojis sehen nicht überall gleich aus. Wenn ich mit jemandem chatte, der ein anderes Gerät hat, dann kommt da teilweise ein komplett anderes Bild raus. Und das kann ich eigentlich gar nicht verstehen, warum man das nicht besser gelöst hat. Es hat mich damals schon gestört, zu ICQ-Zeiten. Ich hatte da sehr lange diese alte ICQ 2003B-Version, während die meisten Leute immer diese neumodischen, bunten ICQ-Versionen benutzt haben, mit weniger Funktionen, die aber dann halt schöner ausgesehen haben. Das Problem war, ich hatte immer die alten Smileys und alle anderen hatten neue Smileys. Und wenn ich irgendwas schicken wollte, ein Smiley, der meiner Meinung nach genau gepasst hat vom Aussehen her, dann hat der woanders bei anderen Leuten ganz anders ausgesehen und teilweise eine andere Emotion ausgedrückt und die Sache, die ich eigentlich ausdrücken wollte, damit unverständlich gemacht. Da habe ich eigentlich gehofft, dass es mit Emojis jetzt besser wäre, dass die einheitlich aussehen, aber leider nicht. Nahezu auf jedem Gerät und in oder auch im Webbrowser, am PC sehen sie überall anders aus. Das finde ich echt sehr schade. Dann kann man sich einfach nicht darauf verlassen, dass das, was man ausdrücken will, auch so rüberkommt. Ja, trotzdem, ich bin auch ein Fan von Emojis, auch wenn ich jetzt bei diesen 209 Emojis, die bei Nexus-Geräten mit Android 6.01 kommen, mir da eher Sorgen macht, dass es noch unübersichtlicher wird. Aber gut, lassen wir uns mal überraschen. Das war's dann auch schon wieder von mir. Heute nur ein kurzer Beitrag. Und dann vielleicht bis zum nächsten Mal. Tschüss. Danke für den Kommentar. Ja, generell, also größtenteils stimme ich dazu. die Sachen mit den, ja, genug Emojis. Also ich glaube, man kann gar nicht genug Emojis haben. Ich selbst habe immer das Problem, dass selbst kleine Änderungen, normalerweise liebe ich ja Änderungen, ja. Ich liebe Änderungen. Aber bei den Emojis, das ist so eine Geschichte. Kleine Änderungen können da große Auswirkungen haben. Beispielsweise wurde ein Smiley geändert mit diesen zusammengekniffenen Augen, der so süß seitlich geguckt hat, ja, also nicht der frontmäßig guckt, sondern süß seitlich. Und der hat jetzt also ein Lächeln dazu bekommen. Und der hat jetzt einen komplett anderen Ausdruck. Ja, der ist jetzt einfach nicht mehr süß, sondern das sieht eher aus, als ob er sich kaputt lachen, die Augen dabei zukneift. Ganz schlimm. Ja. Und ich finde auch die feinen Nuancen muss man da schon unterscheiden. Also wenn ich zum Beispiel ein, die sind mit dem zugekniffenen Augen, mal dabei zu bleiben in Front, der lächelt, ist was ganz anderes, wie wenn einer mit offenen Augen lächelt. Ja, das mit offenen Lächeln ist so und das andere ist ja. Und ihr merkt wahrscheinlich schon, im Audio-Podcast ist selbst das schlecht rüberzubringen, ja, aber da habe ich wenigstens noch Ton. Ja, mit der Betonung kann man dann noch ein bisschen agieren. Aber beim Text bleibt einem nur dieser Smiley. Und dann ist ein doch was anderes wie ein ja. Ganz einfach. Also feine Nuancen sind schon wichtig. Leider, wie gesagt, auch durch diese Änderungen, dieses mit den beiden Händen beispielsweise, wo ich angesprochen habe, es sieht jetzt zwei Hände, das sieht aus, als ob man sich ergibt. Ja, vorher war das ein Smiley, der eben gelacht hat und die Hände in die Luft gerissen hat, so gejubelt hat. Den wird es nicht mehr geben und das wird arg vermissen. Denn Smiley benutze ich so, na, 10, 20 Mal die Woche, weiß gar nicht, wie ich das jetzt machen soll. Soll ich jetzt Jubel hinten dran schreiben oder was? Blöd. Echt blöd. Deswegen, man kann nie genug Smileys haben. Deswegen gut, dass es jetzt auch im Unicode eingebunden wird, jede Menge Smileys. Aber das Problem ist, und dazu komme ich jetzt auch noch, das Problem ist eben, dass das Emoji-Chaos jetzt erstmal seinen Lauf nimmt. Ich habe es ja noch gesagt letzte Woche. Genau darauf habe ich dann ein Posting gesehen. Ich war gerade fertig mit dem Uncast hochladen, als ich dann das erste Posting gesehen habe vom Phil Nickenson von AndroidCentral.com. Und was hat er gemacht? Tja, man sieht nur so eine komische Box durchgestrichen. Ja? Das Übliche, wenn eben etwas nicht dargestellt werden kann. So sieht's aus. Chaos, par excellence wird das geben. Die Smileys sind nicht mehr untereinander kompatibel. Und es gibt große Diskrepanzen zwischen Web und Mobile. Ja, es ist schon oft so, dass man zum Beispiel am Mobilgerät die Smileys richtig erkennt, im Web schon gar nicht mehr gescheit oder umgekehrt. Also ich muss sagen, es gibt momentan ein Smiley-Chaos und das wird jetzt extrem verstärkt durch das Einführen von neuen Emojis, speziell im Android 6.0.1, weil dann nämlich selbst andere Android-User diese Smileys unter Umständen gar nicht oder gar nicht richtig angezeigt bekommen. Vom Web brauche ich jetzt erst gar nicht mal zu sprechen. Und also ich muss wirklich sagen, da muss dringendst was gemacht werden. Jetzt haben wir schon eine Standardisierung und es klappt trotzdem noch nicht. Den Hersteller gehört wirklich dermaßen den Hintern getreten. Wahrscheinlich. Das wird das Problem sein, dass diese Entwickler oftmals eben Leute sind, die sagen, Smileys, so ein Blödsinn brauche ich nicht, so ein Dreck, ja. Die Leute sollen Doppelpunkt, Klammer, zumachen und fertig, ja, für ein Smiley. Das war's. Und das schlägt sich dann auch nieder, dass es eben einfach nicht gescheit vorankommt. Dabei ist es für viele Leute das Wichtigste am Chat überhaupt. Überhaupt. So sieht's eben aus. Ah, gut, dann zum Schluss die App der Woche. Star Wars Galaxy of Heroes ist diesmal geworden. Ja, ich habe schon, glaube ich, mal angekündigt, dass ich mir das angucke und tatsächlich, es ist faszinierend, phänomenal, super, superb. Kann man sonst nicht noch irgendwie steigern? Nein. Gut, dann lasse ich das mal, weil vielleicht gibt es ja auch irgendwann mal eine App, die besser ist und ein Spiel, das besser ist. Was soll ich denn dann machen? Die Reviews sind aber aussagekräftig. 4,6, das ist schon bemerkenswert, ja, das ist sehr bemerkenswert. Und entsprechend ist das Spiel dann auch grafisch okay. Soundmäßig sehr, sehr schön. Die Charaktervielfalt ist unglaublich hoch. Und was mich besonders verwundert hat, man kann sehr viel machen, ohne auch nur einen einzigen Cent zu kaufen. Das ist nämlich ein Spiel mit In-App-Purchases. Aber zumindest jetzt so die ersten 20 Levels, muss ich sagen, absolut fair und überhaupt nicht irgendwie jetzt besonders dazu gezwungen, etwas zu kaufen. Beschränkt sich das hauptsächlich auf das Erwerben von sogenannten Karten. Mit diesen Karten können Charaktere oder Gegenstände freigeschaltet werden. Das ist wie so ein Kartengame, das ist also Zufall, was man dann eben für eine Karte bekommt, leider. Aber es gibt dann eben zum Beispiel so Premium-Kartensets, wo man garantiert zum Beispiel einen 3- oder 4-Sterne-Charakter bekommt. Und das ist dann schon was wert. Die vorhandenen Charaktere kann man übrigens auch aufwerten mit sogenannten Charts, ja, also so Splitter. Die können dann eben auch durch Spielen, aber eben auch durch solche Karten hinzugewonnen werden. Und dann kann man seinen Charakter unwahrscheinlich aufwerten, was auch dann sehr wichtig ist. Wie gesagt, ich bin überzeugt davon, dass es jetzt in den weiteren Levels durchaus immer positiver wäre, wenn man denn so Items kaufen würde. Ja, aber bisher, so als Einstieg, muss ich sagen, absolut fair, muss man da eigentlich gar nichts groß kaufen. Das finde ich nicht schlecht. Das Spiel ist dann eben auch kostenlos zum Download. Und man kann es also dann wirklich mal ausprobieren, ohne Risiko. Wenn ihr es nicht schon getan habt, Star Wars Galaxy of Heroes, kostenlos im Shop von Electronic Arts wird das vertrieben. Und ja, es ist stimmig, es ist gut, die Grafik passt, der Sound passt und man fühlt sich sofort im Star Wars Universum gefangen. So wird es bei dem J.J. Abrams Film nicht sein. Ja, der macht das Star Wars Universum dann kaputt. Aber naja, okay. Ja, genau. Das ist also die App der Woche. Und damit sind wir am Ende vom Uncast für diese Woche. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen oder Infos habt, nur her damit. Google Plus Rius. Quatsch, Uncast oben eingeben und schon findet ihr die Community dazu. Dort könnt ihr alles loswerden. Und die ganzen Links und Informationen, das sind diesmal eine ganze Menge. Ja, bin ich wieder von Google als Spammer eingestuft. Ja. Die findet ihr unter uncast.thenetcast.com. uncast.thenetcast.com. Und damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss. Ja, nächste Woche gibt es dann auch ein besseres Sommer.